Blüht live in Moskau. Wie fallen die ersten Prognosen zur Duma-Wahl aus? Es ist jetzt etwa ein Fünftel der Stimmen, gut ein Fünftel der Stimmen sind ausgezählt und demnach landet die Regierungspartei Einiges Russland bei gut 50% der Stimmen. Auf den zweiten Platz kommen die rechtspopulistischen Liberaldemokraten mit gut 15%, gleich danach die Kommunisten und außerdem zieht noch eine vierte Partei in die Duma wieder ein, nämlich Gerechtes Russland, also genau die vier Parteien, die auch vorher vertreten waren. Wichtig ist, in diesem Jahr hatten die Russen ja die Möglichkeit, zwei Stimmen abzugeben. Direktwahl wurde wieder eingeführt. Und auch bei der Auszählung der Direktmandate liegt Einiges Russland weit vorn. Die Partei führt derzeit in 188 Wahlkreisen. Und damit hat Einiges Russland Chancen, wieder eine verfassungsgebende Zweidrittelmehrheit zu bekommen. Und es ist davon auszugehen, dass sich an diesen Zahlen nicht mehr so viel ändern wird. Es stabilisiert sich, der Stimmanteil von Einiges Russland ist in den letzten Stunden eher gestiegen. Präsident Wladimir Putin sah diese Tendenz schon als Zeichen des Vertrauens und zeigte sich hochzufrieden. Gibt es noch weitere Reaktionen bereits? Ja, vor allen Dingen hat Präsident Putin etwas ganz Erstaunliches gesagt. Er hat nämlich die hohe Wahlbeteiligung gelobt. Die Menschen hätten staatsbürgerliche Haltung gezeigt. Die Wahlbeteiligung sei nicht die höchste, aber sie sei hoch. Das ist gewagt. Sie lag um 18 Uhr bei nur 40%, in Moskau sogar nur bei knapp 30%. Vor 5 Jahren, 2011, bei der Duma-Wahl immerhin 60%. Und seit 18 Uhr haben wir jetzt keine neuen Angaben mehr erhalten über die Wahlbeteiligung. Es sollte, wie eingangs gesagt, eine besonders faire und transparente Wahl werden. Interessant, dass das überhaupt erwähnt werden muss. Aber ist sie es denn auch geworden, diese Wahl? Es gab heute den Tag über zahlreiche Meldungen über Verstöße. Das begann mittags mit einer Meldung aus dem Altai-Gebiet. Da gab es eine Gruppe von Menschen, die versuchten, mehrfach zu wählen. Es tauchten dann auch Videos auf, die dokumentierten, wie Menschen, vermutlich Mitglieder von lokalen Wahlkommissionen, Stöße von, also Packen von Wahlzetteln in Urnen schmissen. Aber insgesamt hat die lokale Wahlbeobachterorganisation Golos nachmittags mal Bilanz gezogen und gesagt, es seien insgesamt weniger Meldungen über Verstöße als noch vor 5 Jahren. Es ist auch neu, dass die Zentrale Wahlkommission diese Verstöße tatsächlich benennt und das russische Staatsfernsehen auch darüber berichtet hat. Wahlleiterin Pamfilova hat angekündigt, dass in 3 Wahllokalen die Wahl nachgeholt werden muss. Das sind also Fortschritte, aber sie dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Vorfeld der Wahl in den letzten Wochen natürlich die Bedingungen extrem unfair waren für die wirklichen Oppositionsparteien. Es gab Schwierigkeiten bei der Registrierung unabhängiger Kandidaten. Sie hatten ganz wenig Zugang nur zu den offiziellen Medien. Die Berichterstattung über sie war sehr unausgewogen. Insofern kann man da wahrhaftig nicht von gleichen Bedingungen sprechen. Über die Duma-Wahlen in Russland waren das Einschätzungen von Gesine.